Frikadelle Alster Wasser Tide. Hamburg immer anders. Ich höre Tide, weil ich mich dann besser fühle. Außerdem höre ich gerne Tide 96.0, der Hamburger Sende Tide immer anders. Isso aí, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro e diretamente de Hamburgo. Estamos ligados com vocês mais uma vez. Um grande abraço para o meu amigo Joca Neto, lá em Estocolmo, para o meu amigo Raza Dalto, lá em Berlim, e para toda a rapaziada que acabou de voltar do Fórum Mundial. Lá, Fórum Social Mundial, lá em Belém. Principalmente o meu sobrinho Felipe e o grande amigo Márcio Alberto. Colberto, gente finíssima, que agita o SEM e a comunidade contra a intolerância religiosa. Uma boa tarde para a Alemanha, uma boa tarde para o mundo, uma boa tarde para o Brasil e principalmente uma boa tarde para Niterói, para minha irmã Rosane, que hoje faz o seu aniversário. Minha querida, um beijão para você. Falor Trum. Hallo, hallo, hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Seid herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe im Deutsch und Portugiesischen Kulturmagazin. Wir senden live von der Uferstraße. Ja, ganz zu Anfang möchte ich jetzt erstmal ganz herzliche Grüße loswerden. Und zwar hat meine Schwägerin heute Geburtstag, Rosane Romau. Und parabéns para você, kann ich nur sagen. Ja, was gibt's heute in unserer Sendung? Romau und ich haben uns mal die Frage gestellt oder auf den Weg gemacht, herauszufinden, was ist eigentlich ein kreatives Recyclingzentrum? Roma und ich haben uns auf den Weg gemacht, haben eins gefunden hier in Ottensen, wunderschön zentral gelegen in einem ganz tollen Stadtteil, haben diesen Laden betreten und konnten nur noch wow sagen. In diesem Laden voller Materialien, die in Industrie, Handel, Handwerk und Gewerbe abfallen, sind präsentiert in diesem Geschäft. Man bewegt sich zwischen Verpackungsmaterial, Pappen, Glas, Plastik, Blech, zwischen Draht, Trans, Stanzblechen, Rohre, Ketten, Kabel, Dosen, Schrauben, Pappe, Folien, Rollen, Flaschen, Bodenbelege, Schaumstoff, Teppich, Farben, ganz besonders ungiftige. Dann gibt es noch zu sehen Ledermaterialien, Knöpfe, Reißverschlüsse, Gardinenhaken, alles, was das Herz begehrt. Und nämlich auch Bauteile aus den Maschinen, Apparate und Fahrzeugbau und vieles mehr. Es ist wirklich ein Sammelsurium, eine wunderbare Sache, die man dort finden kann. Sehr bunt gestaltet. Und mittendrin sind wir begrüßt worden von Susanne Günsch. Sie ist die Kreatorin dieser Einrichtung, dieses Kreativ-Recycling-Zentrums. Und wir wurden ganz herzlich begrüßt und aufgefordert, wir sollten doch mit allen Sinnen, die wir menschlich zur Verfügung haben, diese Materialien zu genießen, anzugucken, anzuhören, zu fühlen, zu tasten, zu riechen. Ja, Romau, und ich erinnere mich noch ganz genau, du hast nämlich gesagt, wow, das ist wie ein Laden für Karnevalsartikel. Und das stimmt auch. Es ist kunterbunt, es hängt von der Decke, von den Wänden, es liegt auch alles auf dem Fußboden. Wow, ich bin komplett begeistert. Also, das war schon mal klar, was ein kreatives Recyclingzentrum ist. Na, Oma? Das ist sicher eine tolle Reise, da in Jottensen zu sehen, diese Laden, wo alle Recyclingmaterial sind zur Verfügung für die Menschen hier in Hamburg. Bevor wir jetzt Susanne Günsch begrüßen hier im Studio, diejenige, die vor 2005 diese Einrichtung kreiert hat, wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören. Und zwar Mais Que Nada. Exatamente, vamos tocar Mais Que Nada com Samba Tamba Trio. Meu amigo Adalto, essa daí você não escutou ainda. Especial, é do tempo que vovó tinha ainda dente. Mais que nada. Mais que nada, com o Tamba Trio na Rádio Mama Terra 96.0, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, especialmente de Niterói. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96, live aus dem Uferstraße, Annamundsburg. E nosso programa hoje tem um assunto bastante especial, que é uma ideia muito interessante. Estamos aqui presente com a Suzane Gunsch, que teve uma das ideias mais loucas, parecida com Joãozinho 30. Ela criou um centro para aproveitamento de produtos recicláveis. Ou seja, ela passa e ela vai para fábricas, vai conversar com pessoas em fábricas, em lojas, e pede um material que o pessoal não está mais para vender. Ou seja, material que sobra. Então tem latas, tem parafusos, tem panos, tem de tudo quanto é coisa possível para se preparar uma festa ou para se preparar um desfile de carnaval. E nisso daí foi uma ideia que agora praticamente todos os jardins da infância e escolas aqui de Hamburgo podem sempre procurar quando necessitam de material reciclável, feito rolo de fita que já não está mais para ser usado, papel celofane, tudo isso que custa caro quando você vai numa livraria ou quando vai numa papelaria para comprar, todo esse material você encontra a possibilidade de pedir emprestado, desde que seja sócio, pedir emprestado não, pegar para usar e gastar, porque as crianças gostam muito de trabalhar com esse tipo de coisa. E hoje nós estamos aqui com a Suzane e o Ortrun segue a entrevista em alemão com a nossa querida amiga aqui presente. Ja, Susanne, herzlich willkommen hier im Studio. Ich habe schon gesagt, du hast das kreative Recyclingzentrum Remida gegründet hier vor 4 Jahren. Sei herzlich willkommen. Wie bist du auf die Idee gekommen? Überhaupt ja. So etwas, wie ist das in deinen Kopf gekommen? Ja, herzlich willkommen auch draußen an den Radios. 2005 haben wir den Verein gegründet in der Idee, eine Remida, sprich diesen Laden, irgendwann aufzumachen. Diese Idee ist nicht meine, sondern sie kommt aus Reggio Emilia, die Stadt mit der innovativsten Kleinkindpädagogik weltweit. Und diese Pädagogik ist auch um die Welt gegangen, auch bis nach Südamerika. Dieser Pädagogik bin ich sehr verbunden seit gut 20 Jahren und als ich vor wenigen Jahren von der Remida in Reggio hörte, war ich völlig begeistert davon, weil ich als Kind auch immer gerne am Werktisch meines Vaters gesessen habe und die Restekiste aufgezogen habe, um zu gucken, was ist da drin, was kann ich da draus machen, was ist da Spannendes, was kenne ich überhaupt noch nicht. Und als ich von der Remida hörte, war das die Idee, das ist Restekiste in groß, sowas müssen wir in Hamburg unbedingt machen. Eine Frage, ist die Remida jetzt hier in Hamburg, ist es die einzige in ganz Deutschland? Ja, die Remida in Hamburg ist die erste in Deutschland. Ich weiß, dass in Hamburg noch an der Idee gestrickt wird. Es gibt ein weltweites Remida-Netzwerk, was derzeit besteht aus einigen Remidas in Italien natürlich, wo die Idee herkommt. Es gibt einige in Dänemark, es gibt eine in Perth in Australien. Inzwischen ist wohl auch eine in Trondheim in Norwegen am Werden. Und ja, mal gucken, wo sie noch so entsteht. Also ich finde dieses Projekt wirklich toll, denn ich kann mich daran erinnern, ungefähr 2005 habe ich irgendwo mal in Ottensen in Altona so einen ganz kleinen Mini-Zettel gesehen, gerade mal so Postkartengröße, wo diese Idee drauf stand. Und ich dachte, ey, hoppla, das ist so die Idee, die ich auch gut vertreten kann. Ich hatte es eher mit verschiedenen Nähmaschinen, die bei mir im Keller rumstanden. Jede Menge Stoffe, Knöpfe, Reißverschlüsse, die ich immer alle überall rausgetrennt habe, um ich könnte sie ja nochmal gebrauchen. Und gerade diese Sache, die ist, finde ich, die hat gedacht, wow, was da wohl passiert. Und jetzt, wie gesagt, vor einiger Zeit habe ich gehört, kreatives Recyclingzentrum, was könnte das denn sein? Wow, das ist genau die Idee. Meine Idee ist, das wirklich mit einfachen Materialien etwas Neues, ganz anderes zusammenzusetzen, Materialien, die man nicht unbedingt kennt in seinem täglichen Leben hat, aber neue Sachen zusammen, naja, strickt in dem Sinne, neu erfindet, finde ich eine unglaublich tolle Idee. Und auch die Idee der Regiopädagogik, die dahinter steht. Sag mal, wie lange gibt es die Regiopädagogik schon? Ich höre immer Frenet-Pädagogik, ich höre diese Pädagogik, ich höre jene Pädagogik. Aber Regio, was ist so ungefähr 40 Jahre, hatte ich, glaube ich, gelesen. So ungefähr, ne? Ja, die Regiopädagogik gibt es seit gut 40 Jahren. Ich könnte fast sagen, die ist so alt wie ich. Ich werde dieses Jahr 45 und ich glaube, das ist so ungefähr der Zeitraum, wo da die Bemühungen da vor Ort etwas Außergewöhnliches an Elementarpädagogik zu kreieren, was einer völlig anderen Denk- und Betrachtungsweise von Kindern folgt, ist dann, ich glaube, in den 60er Jahren wirklich da ganz massiv zusammengestrickt worden mit Loris Malaguzzi, Sergio Spaggiari und so weiter. Mhm. Also ich finde, wie gesagt, diese Idee erstklassig. Na, Romau, könntest du dir das auch in Brasilien vorstellen? Ja, das ist eine gute Vorstellung, eigentlich die gesamte Kinderspiel noch in Brasilien sind die Spiele, wo man nutzen noch viel von Materialien, die man findet auf der Straße oder man findet zu Hause oder die man hat gelassen, wir haben keine Keller normalerweise, man hat gelassen in seinem Hof. Ne? Und das finde ich sehr interessant, weil es sehr kreativ ist, diese Möglichkeit. Weil heutzutage mit allen diesen Produkten aus China, aus der ganzen Welt, nur elektronische Sachen, die Kinder haben keine Möglichkeit mehr, kreativ zu sein. Ich denke, kreativ zu sein und die eigene kreativ zu animieren und inspirieren, etwas Neues zu entdecken. Das genau. Ist ja im Grunde genommen steckt ja etwas Entdeckerisches dahinter. Und so nutze die Gelegenheit, dass wir reden über Recycling. Mais que nada, é de Musik von heute, von Jorge Ben. Und machen wir jetzt eine, spielen wir mit Sergio Mendes, ein Recycling. Sergio Mendes, mais que nada, feat. The Black Ayers Pierce. Mandado pelo nosso amigo Geschichte von unserer Freunde, Reis Adalto. Be my daily operation. Gotta put in work in this crazy occupation. Gotta keep it moving. That's the motivation. Gotta ride the waves and keep a tight relation with my team. Keep it moving and doing it right. I've been alive every day till daylight. That's the way things move in this monkey business. We took an old samba song and remixed it. Mais que nada, com Sérgio Mendes, The Black Eyed Peas, Timeless. Meu querido Razadalto mandou pra gente de Berlim hoje de manhã porque o Ortrum pediu e também porque queria que minha irmã dançasse no, na sua festa de aniversário lá em Niterói. É toda a Alemanha festejando o aniversário da Rosane Romão. Grande figura, irmã aqui desse nosso moderador. Aproveito para mandar um abraço para a Gabi lá de Santa Catarina, que telefonou hoje para a gente aqui. E também para a Deise lá de São Paulo, nossa fã incondicional da Rádio Mama Terra. Estamos todos aqui esperando o resultado da competição da Choca para saber se o projeto Mama Terra entra entre os 16 finalistas do campeonato mundial com 356 projetos do mundo inteiro para comunicação social para um mundo melhor. Comunicação para que estejamos junto com as pessoas do mundo. Aqui é a Rádio Mama Terra, direto de Hamburgo. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0. Wir haben, unser heutiges Thema ist das kreative Recyclingzentrum Remida in Ottensen. Und wir haben als Studiogast haben wir Susanne Günsch bei uns. Sie ist, hat das Zentrum belebt, kreiert. Und Susanne, sag mal, wie lange gibt es die Idee von Remida? Angefangen hat es in Italien vor 12 Jahren. Damit ist die Frage eigentlich schon beantwortet. Aber Remida, was bedeutet Remida? Ja, Remida ist ein ganz tolles Wortspiel, wie ich finde, setzt sich zusammen aus Midas. Das ist ein König im alten Griechenland, unter dessen Händen alles zu Gold wurde. Und dem Kürzel RE, was sowohl für Reggio Emilia, aber auch für Recycling steht. Und mit dieser Idee, mit diesem Bild haben die Leute in Reggio vor etwa 12 Jahren da die erste Remida entwickelt. Das habe ich auch erfahren, als ich vor 2 Jahren auf der Remida-Konferenz in Reggio war, die da zum 10-jährigen Jubiläum veranstaltet wurde. Eine große Konferenz rund ums Thema Nachhaltigkeit, Umwelt, Recycling, Kreativität, Bildung. Ja, steckt eine ganze Menge drin. Du sagst gerade Remida-Konferenz worldwide. Aus welchen Ländern sind es die Länder, wo es auch Regiopädagoge gibt, oder kamen noch mehr Interessenten worldwide da vorbei? Ich weiß nicht, aus welchen Ländern da die Besucher waren, aber es war eine internationale Konferenz. Ich weiß, dass auch die Leute aus Australien da waren. Es waren natürlich viele Italiener da, aber auch aus Dänemark. Auch die Initiatoren, die in Frankfurt hier in Deutschland noch an der Idee stricken, habe ich dort getroffen. Es war eine große Konferenz. Ich schätze, es waren etliche Nationen da vertreten. Wunderbar. Sage mal, unter welchem Aspekt ist Remida gegründet worden? Jetzt unter der gut für die Pädagogik oder gut für die Kreativität, gut für die Umwelt? Laufen da die Fäden so alle zusammen und kann man da genau wie mit allen Materialien von Remida, die man bei Remida bekommen kann, etwas Neues kreieren? Ja, unbedingt. Also natürlich sind das alles die Schlüsselthemen der Remida und auch der Reggio-Pädagogik. Der Ansatz in Reggio geht weit über die Kitas hinaus, und damit erklärt sich auch, wie diese Idee Remida in Reggio entstehen konnte. In Reggio gibt es einen unglaublichen Zusammenhang von der Kommune und all dem Leben, was stattfindet. Und da gehören die Kitas dazu. Das sind nicht solche Inseln wie bei uns. Da engagiert sich die ganze Stadt mit all ihren Kräften, mit den kulturellen Kräften, den wirtschaftlichen Kräften, gesellschaftspolitische Kräfte tragen dazu bei. Da ist die zentrale Frage, was wollen wir oder wie wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen? Und in diesem Zusammenhalt entstand in Reggio diese Idee von der Stadt, ist initiiert worden als Umwelt- und Recyclingprojekt. Natürlich einerseits, um diese Schätze zu zeigen, die täglich in den Betrieben abfallen. Und natürlich, die Reggio-Pädagogik steht für Ästhetik, steht für Kreativität. Und es sind die Kinder, die aus diesen wunderbaren Materialien wieder wunderbare Werke zaubern, und da passen einfach die Dinge zusammen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bestimmt auch schon jede Menge Ausstellungen zustande gekommen sind, nicht nur in Italien. Gibt es auch so eine Art Weltausstellung schon, so könnte ich mir vorstellen, so meine Vision wäre Reggio-Produkte oder die Idee. Gibt es da Materialien darüber, Bücher, oder wo kann man einsehen in das, was Reggio bzw. Remida ausmacht? Natürlich gibt es Ausstellungen über die Reggio-Pädagogik. Über so eine Ausstellung bin ich 1988 auch zur Reggio-Pädagogik gekommen. Damals war es die erste Ausstellung in Deutschland, hier in Hamburg in der Markthalle, wo die Bildnisse von Kindern ausgestellt wurden und viele Menschen einfach staunend davor standen und es nicht fassen konnten, dass das von Kindern in Kindertagesstätten entstanden ist. Und es gibt immer wieder Ausstellungen, die um die Welt gehen. Es gibt gerade eine neue Ausstellung unter der Rubrik Bildung sichtbar machen, die immer irgendwo auf dem Globus gastiert. Dialog Reggio ist hier in Deutschland die Organisation, die kooperiert mit Reggio Children in Reggio und dann auch Initiator ist, diese Ausstellung nach Deutschland zu holen. Wann das sein wird, weiß ich nicht. Das sind immer viele lange Verhandlungen mit Reggio, wann denn die Ausstellung auch für Deutschland zur Verfügung steht. Seguimos com Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hoje com o tema Pedagogia e Material Reciclável. Como utilizar material reciclável para as escolas do mundo. E seguimos agora com mais uma reciclada, agora uma reciclada anterior do nosso querido Jorge Ben. Mais um Mais Que Nada. minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu e universal. Samba de preto velho, salve simpatia, samba de preto tu. Mais que nada, samba com um som legal. Você não vai querer que eu chegue no final. Minha música encantada, minha música adorada. Oh, oh, mais que nada, minha música encantada, minha música adorada. Oh, mais que nada, oh, mais que nada. Essa dança é gostosa, essa dança é danada. Essa dança é gostosa, essa dança é danada. Trombone play, trombone play. Essa dança é animada, oh, mais que nada, oh, mais que nada. Minha música encantada, minha música adorada, oh, mais que nada, oh, mais que nada. Oh, ari, ara, yo, bau, bau, bau. Mais que nada, was ist denn das? Was soll das denn sein? Das ist die Übersetzung von Mais que nada. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch, Tide 96.0, mit dem Thema heute Kreatives Recyclingzentrum Remida. Zu Gast im Studio ist Susanne Günsch. Sie ist die Kreateurin dieser Einrichtung, die schon seit 4 Jahren hier in Hamburg existiert. Hier ist Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Hoje temos como convidada a Susanne Günsch, que é uma das criadoras, junto com o pessoal da Itália, de um projeto chamado Remida, que vem do Rei Midas, que é aquele que tudo que tocava virava ouro. E é isso que é com isso que eles trabalham, com material que seria jogado fora pelas indústrias, pelo comércio, pelas empresas, e eles recolhem esses materiais que podem ser utilizados pelas crianças no Jardim da Infância. Mas, ao mesmo tempo, fazem exposições por todo o mundo. Acontece na Austrália, acontece na Espanha, acontece na Inglaterra, acontece aqui na Alemanha. E a nossa querida Suzane tem esse trabalho, está realizando esse trabalho aqui, que pode ser uma ideia a ser aproveitada também no Brasil. Aliás, é uma ideia que muita gente já aproveitou no carnaval, porque quem no carnaval brasileiro que não, na hora que vai fazer sua fantasia, que não aproveita o material que tem em casa, quando criança pega a roupa do pai, a roupa da mãe, ou o marido que pega o sutiã da mulher e sai pela rua fantasiado de sirigaita, ou seja, é a reciclagem. E esse tema é muito interessante para que as crianças voltem a trabalhar ou a utilizar material que incentive a sua criatividade. Essa é a ideia desse projeto Remida, reciclar, retornar o Rei Midas. Tudo que a gente botar a mão pode se transformar em ouro se nós soubermos aproveitar o material que é jogado fora e que muita gente pode aproveitar. Estamos na Rádio Mama Terra, 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Agradecendo sempre ao Rasa D'Alto, que mandou as músicas do Jorge Ben. Ja, das möchte ich an dieser Stelle auch gerne noch. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Rasa D'Alto. Ich hatte heute ihn gefragt, ob er Maschkinada hat, und er hat gleich uns vier Versionen geschickt. Nicht nur diese vier Versionen, sondern auch andere Musik von Radio Sassi. Susanne, kommen wir zur nächsten Frage. Wie kommen deine Materialien in deinen Laden? Ja, das ist mühselig. Ich hätte ja, als ich mit der Idee unterwegs war, und an der Stelle sage ich nochmal, dass es zwar seit 4 Jahren den Verein Remida gibt, aber erst seit Oktober 2007 den Laden, also wirklich als Einrichtung, wo man die Materialien abholen kann und wo wir sie auch nett präsentieren. Und wir haben damals mit einem Stand auf der Altonale angefangen und dafür natürlich auch Materialien gesucht, um einfach zu zeigen, worum es bei der Idee geht. Und in Altona gibt es viele kleine, mittlere Betriebe, und ich bin dann losgefahren, Hinterhöfe besucht und eigentlich immer überall geguckt, wo vermute ich interessante Abfälle, und bin dann dahin gegangen und habe gefragt. Und die Reaktion war meistens Kopfschütteln, Achselzucken und so Sätze wie, das geht doch gar nicht, das ist doch viel zu gefährlich, was wollen Sie denn damit, das ist doch nur Schnipselkram. Und bei Schnipselkram kriege ich dann immer ganz leuchtende Augen, und den wunderbarsten Schnipselkram, das ist wirklich Stanzabfall aus einer Folienfabrik, die da Dinge fertigen, wo dann Abfälle bei übrig bleiben. Und für mich geht es immer um die Überraschung dabei, irgendwo hinzukommen und Materialien zu entdecken, von denen ich überhaupt nicht weiß, dass es sie eigentlich gibt. Das ist bestimmt eine ganz sichere und interessante Sache. Ganz kurz zwischendurch, wer jetzt schon Interesse hat, diesen Laden aufzusuchen, wo befindet er sich denn eigentlich ganz genau? Ja, wir sind in Ottensen, das war immer mein Traum, wo ich dachte, das ist so ein lebendiger und kreativer Stadtteil, da müssen wir hin, und es hat tatsächlich geklappt. Die Remida, der Laden, ist in Ottensen am Born 19, das ist gleich hinterm Zeise-Kino, und wer uns im Internet besuchen will, da einfach www.remida.de, da gibt es alle Informationen darüber, wer wir sind, was wir machen, für wen die Materialien sind, was wir suchen, wie man uns unterstützt kann und alles, was man wissen will. Das ist wunderbar. Ja, für wen? Nee, wer kann davon profitieren? Wer kann das benutzen, diesen Remida e.V.? Ja, in erster Linie wenden wir uns an öffentliche soziale Einrichtungen, natürlich entsprechend der Regiopädagogik, als erstes Kindertagesstätten, aber natürlich auch Schulen, Kulturprojekte, die zu uns kommen und Materialien holen. Aber es können eigentlich auch Senioreneinrichtungen kommen, sprich jede Einrichtung, die irgendwie sozial und öffentlich gemeinnützig unterwegs ist und Lust hat, unsere Materialien mit ihren Kindern, Jugendlichen, alten Menschen zum Einsatz zu bringen, ist bei uns herzlich willkommen, um sich da was abzuholen. Also für Privatpersonen ist es jetzt zum Anschauen gedacht, vielleicht zur Anregung, um sich vielleicht zu inspirieren zu lassen, selbst einmal ein bisschen zu sammeln, ne? Ja, herzlich gerne. Also es gibt immer mal wieder Privatpersonen, die irgendwie Schätze im Keller haben, gerade manchmal so Gerätschaften, die nehmen wir dankend gerne an. Ansonsten ist ja die Idee der Remida, dass es eben keine Materialien aus Haushalten gibt. Also gerade eben nicht Eierpappen und Klorollen, sondern wirklich Sachen, die in gewerblichen Zusammenhängen abfallen. Und wir wenden uns eben auch nicht an Privathaushalte, die zu Hause ein bisschen basteln wollen, sondern ausdrücklich an Einrichtungen, und die zahlen dann auch eine Nutzungsgebühr dafür, die, finde ich, ziemlich niedrig ist. Da kann man so etwa 1,50, 2 Euro pro Kind im Jahr veranschlagen. Dann hat man immer vollen Zugriff bei uns. Das ist eine super tolle Idee. Für jedes Kind ungefähr 1,50 Euro. Und man kann sich dann wirklich, wenn man sagt, so, heute komme ich her und ich brauche Tapetenreste, 5 Rollen Tapetenreste, das wird nicht irgendwie verrechnet, aufgerechnet, kilopreismäßig, sondern man kann es dann wirklich für den Kindergarten mitnehmen. Ja, es macht ja bei diesen Materialien überhaupt keinen Sinn, die per Stück, Kilo, Tüte oder so zu verkaufen. Und deswegen haben wir diese Lösung gemacht, dass die Preise, diese Nutzungsgebühr, die orientiert sich an der Größe der Einrichtung. Und dann kommt man, wie man Zeit und Bedarf hat, und holt sich, was man braucht. Und ich sage immer, bei uns herrscht sozialistisches Prinzip. Es ist da, was da ist. Ich habe da nur begrenzt Einfluss drauf. Wer mich morgen anruft und irgendwie sagt, bei uns stehen wieder 5 Kartons voll wunderbarer Sachen rum, dann gibt's wieder was. Und da ist mal mehr, mal weniger, aber es lohnt eigentlich immer, sich in der Remida überraschen und inspirieren zu lassen. Und ich glaube, dass es kommt jetzt Fasching. Viele Einrichtungen, viele Kindergärten können darüber nachdenken. Wir sind die Zeit von Sparnis. Die Leute haben weniger Geld in alle Kindergärten hier in Hamburg. Das weiß ich bescheid. Haben wir ein paar Jobs da verloren. Aber man kann auch nutzen. Ne? Man kann auch nutzen zu Dekorationen und für eine tolle Veranstaltung von Fasching zu machen. Ne? E para quem não sabe, minha gente, Fasching aqui em Hamburgo é o Carnaval. Aqui em Hamburgo é tudo diferente. Até o Carnaval tem outro nome. Ja, kommen wir zurück noch einmal für, was das eigentlich auch für einen Vorteil bedeutet für die Firmen. Ne? Sie werden ihr Material auf einen Schlag los. Sie brauchen keine Entsorgungskosten zahlen. Es ist für alle gedacht, dafür Bewusstsein für den Materialreichtum zu bekommen. Die Möglichkeit, ganz einfach beizutragen zu Nachhaltigkeit, Kreativität, Bildung. Das ist einfach eine innovative und inspirierende Idee für alle Beteiligten. Susanne, noch eine Frage. Die Erfahrung, die Kindergärten kommen nur die Kindergärtnerin oder kommen die Kinder gleich mit? Die Kinder auch gleich mit. Das ist dann nochmal eine ganz andere Situation, weil Kinder mit ganz anderen Augen den Materialien begegnen, die in der Remida sind, sind da viel offener und unbefangener darauf, in den Materialien auch was ganz anderes zu sehen, als sie ursprünglich sind. Und diese Offenheit, dieser unverfälschte Blick, der ist vielen Erwachsenen schon abhanden gekommen. Aber Kinder sind da immer unglaublich erfrischend, springen los, suchen sich Sachen aus dem Board und erfinden sofort ihre Geschichten dazu, stellen sich irgendwas vor. Das ist einfach unglaublich. Ja. Você está na Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro, com o tema criatividade e reciclagem. Seguimos com a música de Jorge Ben. Levar a filha do samurai para dançar na festa de Ogum, Xangô e Oxóssi. Disse disse também que a vida não é para ser parada nem alterada. A vida tem que ser melhorada e preservada. Dois pitboy alemão lhe deu um chá de sapé, caiaia. A carrocinha não é mole, não. Eles dão um sapeca legal, os pits só poderão voltar no ano que vem. Se o analista ou psiquiatra deixar. Amestrados com cozinheiras e licença nas coleiras. Se não, vira sapão, meu irmão. Quer, quer? Quer, não quer? Quer, quer? Fica comigo. Qual é? Qual quer? Qual que é? Eu vi uma bela alienígena passeando na Praça da Bandeira. Em direção Maracanã, Vila Isabel, quem sabe Mangueira. Se ela passar por aqui novamente dando sopa, eu pego ela. Pois se eu não pegar, alguém pega pra fazer experiência do lado de lá. Aqui vai ter amor e carinho e uma mordomia exemplar. É só ela querer, é só ela deixar. Vai levar a filha do samurai para dançar na festa de Ogum, Xangu e Oxóssi. Diz também que a vida não é para ser parada nem alterada. A vida tem que ser melhorada e preservada. The Blue Man, Jorge Ben, na Rádio Mama Terra 96.0, Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. O tema hoje é criatividade com produtos recicláveis. Segue Ortrum. Hier ist Radio Mama Terra, ein Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Heute zum Thema kreatives Recyclingzentrum Remida. Zu Gast im Studio Susanne Günsch. Meine letzte Frage an Sie. Die Entsorgung, die Entsorgungskosten, die entstehen, da möchte ich gerne noch etwas mehr dazu hören. Ja, natürlich, wenn Firmen uns Materialien überlassen, dann fallen die natürlich bei denen als Entsorgungskosten nicht an. Das ist aber für die Firmen wenig das Argument, uns Materialien zu überlassen, dass sie Kosten sparen wollen. Und für uns ist es auch so, wir wollen natürlich keine Dinge in der Remida haben, die in den Sondermüll gehören oder die schmutzig sind, die giftig sind und so weiter. Insofern an der Stelle nochmal ausdrücklich der Hinweis darauf, wir nehmen Materialien von Firmen, die sauber sind und die nicht schon im Müll waren, die ungiftig sind. Wir bekommen manchmal von Firmen eine ganze Menge Zeugs. Wir haben auch Kontakt zu großen Firmen, wo das, was wir dann abnehmen, bei denen gar nicht ins Gewicht fällt. Also diese Entsorgungskostenfrage, die stellt sich für die Firmen nicht. Die haben viel eher ein Interesse daran oder haben dann verstanden, dass die Sachen, die sie sonst in den Müll werfen würden, tolle Materialien sind, um Kreativität anzuregen. Und da freuen wir uns drüber. Und das sind natürlich dann auch so die Sachen, die dann kommen und dann freuen sich die Leute, wenn sie uns anrufen können, dass sie wieder ein paar Kartons oder Tüten haben mit Sachen und dann fragen, ja, was haben die Kinder da draus gemacht? Und vieles höre ich ja auch von den Erzieherinnen, dass die dann erzählen, wir haben auch Ausstellungsstücke in der Remida, wo dann Kindergärten uns Sachen bringen, die Kinder gemacht haben. Das ist auch Sinn und Zweck der Remida, eben zusätzlich zu den Materialien natürlich auch Ausstellungen zu präsentieren mit Dingen. Und außerdem gibt es bei uns in der Remida sämtliche Literatur über die Rettopädagogik. Mhm. Also wer da Interesse hat, ist bei uns auch gut aufgehoben. Susanne, die Zeit ist schon fast zu Ende. Gib doch bitte noch einmal den Ort, die Hagoldstraße, am Born, ne? Öffnungszeiten findet man auf der Internetseite www.remida.de. Susanne, ich bedanke mich ganz herzlich für dein Kommen. Ein hochinteressantes Thema. Ja, und danke für deine Musikvorschläge, die du auch selber mitgebracht hast. General negro dos palmares, grande líder dos quilombolas, lutou e morreu pela defesa e pela liberdade dos seus irmãos negros. Mas a luta continua, irmão. Jamais perderemos a esperança de cultuar os deuses negros. Eram os quilombolas, negros rebeldes dos palmares, da senzala Casa Grande. Eram tratados como animais, oprimidos, marginalizados. Mas se o negro parar e pensar, de tudo devemos cultivar. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, líder negro dos palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência negro Olodum. Salve Zumbi-Rei, Zumbi-Rei, líder negro dos palmares. Salve Zumbi-Rei, salve Zumbi-Rei, consciência negro Olodum. Zumbi dos Palmares, Olodum, gravado no período dos 300 anos de Zumbi, 1995, Rádio Mama Terra 96.0 Hamburgo, aquele programa em português e alemão com sotaque brasileiro. Das war die Gruppe Olodun, wer kennt sie nicht? Eine Platte, die Susanne Günsch mitgebracht hat ins Studio. Susanne Günsch vom kreativen Recyclingzentrum Remida. Ich möchte mich ganz langsam schon verabschieden. Ich bedanke mich, dass du hier gewesen bist. Ich verabschiede mich von allen Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Radio Mama Terra, einem Kulturmagazin in Deutsch und Portugiesisch. Ortrun Gutke, die deutsche Stimme von Radio Mama Terra. Susanne. Ja, ich sage auch auf Wiedersehen und herzlich willkommen an alle Firmen, Unterstützer, Lieferanten, Kindergärten, Schulen, die gerne sich bei uns was abholen wollen oder uns auch was bringen wollen oder uns sonst unterstützen wollen. Vielen herzlichen Dank. É isso aí, Rádio Mama Terra começa a se despedir. E no Rio de Janeiro, acabaram de assaltar dois turistas estrangeiros. E parece que os suspeitos principais são dois policiais. Rádio Mama Terra fala, está na hora de acabar com esse escancaro geral da nossa cidade maravilhosa. Adeus. Liguem-se na www.mamaterra.de. E até a próxima semana, neste mesmo horário. E vocês estão escutando Jorge Ben, Jazz Potatoes. TIDE 96.0, die Programmvorhersage. Für Mittwoch, den 4. Februar 2009. Das türkisch-deutsche Magazin Günaydın Hamburg startet um 17 Uhr. Um 18 Uhr begrüßt Radio-Host Hein in seiner Sendung Good Frequencies die Pianistin und Sängerin Sasa und spricht mit ihr über ihre neue CD, ihre anstehenden Konzerte und vieles mehr. Außerdem wartet ein Gewinnspiel auf euch und selbstverständlich jede Menge gute Musik. Im Filmriss um 19 Uhr werdet ihr auf die 59. Berlinale vorbereitet, die vom 5. bis 15. Februar in Berlin stattfindet. Darüber hinaus werden die beiden neuen Filme von Clint Eastwood und der Spielfilm Frost Nixon vorgestellt. Filmmusik rundet die Sendung musikalisch ab. TIDE 96.0. Immer anders.